Erster die Anführer kamen zu Esra. Sie sagten, Israel hat sich nicht getrennt. Sie haben sich nicht von den fremden Völkern getrennt. Diese Völker waren Kanaaniter und andere. Zweite Israeliten heirateten Frauen von diesen Völkern. Ihre Kinder waren dann gemischt. Die Anführer begannen diese Sünde zuerst. Dritter Esra hörte diese Nachricht. Er zerriss seine Kleider. Er riss sich Haare aus dem Bart. Er saß still und war sehr traurig. Vierter viele Leute kamen zu Esra. Sie waren traurig wegen der Sünde. Sie hatten Angst vor Gottes Geboten. Esra saß still bis zum Abend. Fünfter am Abend stand Esra auf. Er zerriss seine Kleider noch einmal. Er kniete nieder. Er betete zu Jahwe, seinem Gott. Sechster Esra betete, mein Gott, ich schäme mich sehr. Ich kann nicht zu dir aufsehen. Unsere Sünden sind sehr groß. Sie reichen bis zum Himmel. Siebter seit langer Zeit haben wir gesündigt. Wegen unserer Sünden wurden wir bestraft. Fremde Könige besiegten uns. Wir wurden gefangen und beraubt. Das ist bis heute so. Achter jetzt hat Gott uns Gnade gezeigt. Er hat einige von uns gerettet. Er gab uns einen sicheren Ort. Wir können dort leben. Gott gibt uns neue Kraft. Neunter wir sind Diener. Aber Gott hat uns nicht verlassen. Die Könige von Persien waren gut zu uns. Sie halfen uns, den Tempel zu bauen. Wir konnten in Juda und Jerusalem leben. Zehnter, was sollen wir jetzt sagen, Gott? Wir haben deine Gebote nicht befolgt. Elfter, du gabst uns Gebote durch Propheten. Du sagtest, das Land ist unrein. Die fremden Völker machen es unrein. Ihre Taten sind schlecht. Zwölfter, wir sollen ihre Töchter nicht heiraten. Unsere Söhne sollen ihre Töchter nicht heiraten. Wir sollen ihnen nicht helfen. Dann bleiben wir stark. Wir können das Land behalten. Dreizehnter, wir haben schlimme Dinge getan. Wir haben große Schuld. Gott hat uns trotzdem geholfen. Er hat uns nicht ganz bestraft. Er hat einige von uns gerettet. Vierzehnter, sollen wir deine Gebote wieder brechen? Sollen wir diese Völker heiraten? Dann wirst du sehr zornig sein. Du wirst uns ganz vernichten. Niemand wird übrig bleiben. 15. Jahwe, du Gott Israels, du bist gerecht. Wir sind nur wenige Menschen. Wir stehen vor dir mit unserer Schuld. Wir können nicht vor dir bestehen.